Comics machen Kissenbezüge. Ich bin dieses Wesen, das sammeln muss. Ich sammle die kaputten Aschenbecher, die du zwischen deinen Umzugskartons in der Garage aufbewahrst. Ich sammle Geister aus Flaschen, Rosen aus Willkür, Kleingeld aus fremden Taschen, 30 Milliarden Tränen nur wegen eines Teddybären. Ich sammle Männer, die mir das Schreiben beibringen könnten, aber nicht wollen, weil ich zu süß und zu klebrig bin. Ich im Geiste aber bereits ihre Autoreifen aufgeschlitzt habe. Herdplatten, Familienfeste, Albträume. Ich bin dieses Wesen, das schreien muss. Fear and Loafing aus dem Backofen. Ich schreie Erinnerungen an Menschen, die mit Anglizismen beten. Verdränge Erinnerungen an schlecht beleuchtete Fußgängerstreifen. Schwarze Polos, die blind in die Nacht starren. Bade in Erinnerungen an die süßen Popcornnächte, an die Champagnerküsse, an deine kalte Nasenspitze, wenn du mich von der Arbeit abholst. Sammle Erinnerungen an weinende Eltern und das große Ganze. Mein Gott, ja, ich bin dieses Wesen, das.